Adolfs Einstellung zu den Frauen. Wenn wir während der Pausen einer Aufführung im Foyer der Oper auf- und ab promenierten, fiel mir auf, welche Beachtung uns die Mädchen und Frauen schenkten. Ich war anfangs verständlicherweise im Zweifel, auf welchen von uns beiden sich dieses offensichtliche Interesse beziehen würde, und nahm heimlich an, dass es mir gelte. Genauere Beobachtungen jedoch belehrten mich bald darüber, dass diese auffallende Bevorzugung nicht mir, sondern ausschließlich meinem Freunde galt. Trotz seiner bescheidenen Kleidung, seines zurückhaltenden und kühlen Wesens in der Gesellschaft, gefiel Adolf den vorbeipromenierenden Damen so sehr, dass mitunter sogar eine oder die andere den Kopf nach ihm umwandte, ein Verhalten, das nach der strengen, in der Hofoper geltenden Etikette als ungehörig galt. Ich wunderte mich umso mehr darüber, als Adolf in keiner Weise dieses Verhalten herausforderte. Im Gegenteil, er beachtete das aufmunternde Augenspiel der Damen kaum oder machte nur mir gegenüber einige unwillige Bemerkungen darüber. Mir aber genügten diese Beobachtungen, um festzustellen, dass mein Freund beim anderen Geschlecht ausgesprochenes Glück hatte. Ein Glück, das er allerdings zu meiner Verwunderung in keiner Weise ausnützen wollte. Begriff er diese eindeutigen Chancen nicht oder wollte er sie nicht begreifen? Ich nahm das Letztere an, denn Adolf war ein zu scharfer und kritischer Beobachter, um etwas, das sich in seiner Umgebung vollzog, zu übersehen, noch dazu um Dinge, die sich um ihn selbst handelten. Warum aber griff er keine dieser Gelegenheiten auf? Wie sehr hätte er sich das trostlose, öde Dasein in einem Hinterhaus in der Mariahilfer Vorstadt, das er selbst ein Hundeleben nannte, durch die Bekanntschaft mit einem anziehenden, geistvollen Mädchen schöner machen können? Nannte man Wien nicht die Stadt der schönen Frauen? Dass dieses Wort wahr sei, davon konnten wir uns oft genug überzeugen. Was hielt ihn davon ab, zu tun, was für andere junge Männer selbstverständlich war? Dass er diese Möglichkeit von Anfang an nicht in Betracht gezogen hatte, bewies mir die Tatsache, dass wir auf seinen Vorschlag hin gemeinsam auf ein Zimmer gezogen waren. Er hatte mich damals gar nicht gefragt, ob mir das recht wäre oder nicht. Alter Gewohnheit nach nahm er von mir als selbstverständlich an, was er von seiner Person aus für richtig hielt. In Bezug auf Mädchen war ihm zweifellos meine Zurückhaltung schon deshalb angenehm, damit ich meine an sich geringe Freizeit ihm voll widmen konnte. Eine kleine Episode ist mir in Erinnerung geblieben. Wir waren in der Oper, ich weiß nicht mehr, was gespielt wurde. Aber als wir nach der Pause wieder in das Stehparterre zurückgingen, kam uns einer der livrierten Diener nach, zupfte Adolf am Ärmel und übergab ihm ein Billett. Adolf, keineswegs überrascht, vielmehr so gefasst, als handele es sich um eine alltägliche Begebenheit, nahm das Billett entgegen, dankte und überflog hastig die Zeilen. Ich glaubte, nun wäre ich einem großen Verhältnis auf die Spur gekommen, zumindest dem Beginn eines zarten Geheimnisses. Aber Adolf sagte bloß geringschätzig, wieder eine, und reichte mir das Billett hin. Dann blickte er mich halb prüfend, halb spöttisch von der Seite an und fragte, ob ich vielleicht Lust hätte, zu diesem angekündigten Rendezvous zu gehen. »Es geht ja dich an, nicht mich«, sagte ich etwas gereizt, »und außerdem möchte ich dieser Dame keine Enttäuschung bereiten.« Jedes Mal, wenn es sich um Angehörige des schönen Geschlechts handelte, ging es ihn an, nicht mich. Einerlei, welcher gesellschaftlichen Schicht die betreffenden weiblichen Personen angehörten. Sogar auf der Straße blieb diese einseitige Bevorzugung meines Freundes in Kraft. Wenn wir in später Nachtstunde von der Oper oder der Burg durch die Gassen heimwärts liefen, sprach uns hin und wieder trotz unserer ärmlichen Kleidung eines der herumflanierenden Straßenmädchen an und forderte uns auf, mitzukommen. Aber immer wurden dabei nur Adolf die schönen Augen gemacht. Ich erinnere mich noch gut, dass ich mich in jener Zeit oft heimlich fragte, was denn die Mädchen an Adolf so anziehend fänden. Gewiss, er war ein gut gewachsener junger Mensch mit regelmäßigen Gesichtszügen, aber keineswegs das, was man allgemein einen schönen Mann nennt. Ich hatte oft genug auf der Bühne schöne Männer gesehen, um zu wissen, was die Damenwelt darunter verstand. Vielleicht waren es die außergewöhnlich hellen Augen, die Mädchen und Frauen anzogen. Oder war es der seltsam strenge Ausdruck, der über dem asketischen Antlitz stand? Vielleicht reizte nur seine sichtbar zur Schau getragene Teilnahmslosigkeit die Angehörigen des anderen Geschlechts dazu, diesen männlichen Widerstand tatsächlich zu erproben? Jedenfalls schienen die Frauen, im Gegensatz zu Männern, wie es etwa seine Lehrer und Professoren waren, viel eher das Besondere meines Freundes zu ahnen. Die trübe Untergangsstimmung, die in jenen Jahren über dem Donaureich stand, hatte in Wien eine leichtlebige, seichte Atmosphäre geschaffen, deren ausgehöhlte Moralbegriffe durch den berühmt gewordenen Wiener Charme überdeckt wurden. Die viel besungene, viel gefeierte Parole »Verkauft's Mike Wand, ich fahr in Himmel« zog auch breite bürgerliche Schichten in die Oberflächlichkeit der morbiden, besseren Kreise hinein. Jene schwüle Erotik, die in den Bühnenwerken eines Arthur Schnitzler Triumphe feierte, bestimmte den gesellschaftlichen Ton. Das damals kursierende Wort »Österreich geht an seinen Frauen zugrunde« schien, was die Wiener Gesellschaft betraf, Wahrheit zu werden. Inmitten dieser brüchig gewordenen Umwelt, deren aufdringlich erotische Grundstimmung auf Schritt und Tritt zu fühlen war, lebte mein Freund in seiner selbstgewählten Askese, betrachtete Mädchen und Frauen mit wacher und kritischer Anteilnahme, doch unter strenger Ausschaltung alles Persönlichen und ließ alles, was anderen Männern seines Alters zum eigenen Erlebnis wurde, für sich ein Problem werden, über das er in nächtlichen Gesprächen so kühl und sachlich referierte, als stünde er selbst völlig außerhalb dieser Dinge. Wie in allen anderen Kapiteln dieses Buches geht es mir auch in diesem, das Adolfs Verhältnis zu Frauen während unserer Freundschaft schildern will, darum, mich genau und eindeutig an meine eigenen Erfahrungen zu halten. Vom Herbst des Jahres 1904 bis zum Sommer 1908, also nahezu 4 Jahre, lebte ich mit Adolf Seite an Seite. In diesen entscheidenden Jahren, da er vom 15-jährigen Knaben zum jungen Manne heranwuchs, hat mir Adolf Dinge anvertraut, die er keinem anderen Menschen, nicht einmal seiner Mutter, eingestanden hatte. Schon in Linz war unser gegenseitiges Verhältnis so innig, dass ich es sogleich bemerkt haben würde, wenn er tatsächlich die Bekanntschaft eines Mädchens gemacht hätte. Es würde ihm die Zeit für mich gefehlt haben, seine Interessen hätten eine andere Richtung bekommen und was solche Anzeichen mehr sind. Doch abgesehen von seiner imaginären Wunschliebe zu Stefanie geschah nichts dergleichen. Keinen Aufschluss kann ich über seine vorübergehenden Aufenthalte im Mai und Juni des Jahres 1906 und im Herbst 1907 geben, da Adolf damals allein in Wien war. Doch nehme ich an, dass ein für ihn wirklich entscheidendes Liebesverhältnis auch noch in der folgenden Zeit, die wir gemeinsam verlebten, angedauert hätte. Ich glaube, mit Gewissheit sagen zu können, es fehlte Adolf sowohl in Linz wie auch in Wien die tatsächliche Begegnung mit einem Mädchen. Diese unmittelbare Erfahrung, die sich während des gemeinsamen Wiener Aufenthaltes auch auf die geringsten, scheinbar nebensächlichen Einzelheiten bezog, wurde durch die gründlichen und eingehenden Aussprachen bestätigt, die Adolf über alle Fragen der Beziehung zwischen den Geschlechtern mit mir führte. Ich hatte oft genug schon erfahren, dass zwischen dem, was Adolf mir vortrug, und dem, wie er tatsächlich lebte, kein Unterschied bestand. Sein gesellschaftliches und moralisches Verhalten wurde nicht von seinen Wünschen und Gefühlen, sondern von seinen Erkenntnissen und Einsichten bestimmt. Er hatte sich in dieser Hinsicht restlos in der Hand. Wie er absolut nichts für jene seichte Oberflächlichkeit bestimmter Wiener Kreise übrig hatte, erinnere ich mich nicht ein einziges Mal einer Situation, in der er sich, was das Verhältnis zum anderen Geschlecht betraf, hätte gehen lassen. Ebenso kann ich voll und ganz bestätigen, dass Adolf sowohl in körperlicher wie auch in geschlechtlicher Beziehung absolut normal war. Das Außergewöhnliche an ihm lag weder im Erotischen noch im Sexuellen, sondern in anderen Bereichen seines Wesens. Wenn er mir in bewegten Worten die Notwendigkeit einer Frühehe schilderte, die allein imstande sei, das Leben des Volkes für die Zukunft zu garantieren, wenn er mir Maßnahmen auseinandersetzte, in denen der Kinderreichtum der Familien gehoben werden könne, Maßnahmen, die später eine unerhörte Aktualität erlangten, wenn er mir die Zusammenhänge zwischen gesundem Wohnen und dem gesunden Leben innerhalb der Familie darstellte und beschrieb, wie in seinem Idealstaat die Probleme der Liebe, des Geschlechtsverkehrs, der Ehe, der Familie, der Nachkommenschaft gelöst wurden, dachte ich insgeheim an Stefanie, denn was Adolf hier in so überzeugender Weise darlegte, war im Grunde genommen nur die Übertragung des mit Stefanie erträumten Ideales auf die politische und soziale Ebene. Stefanie hatte er zum Weibe begehrt, denn sie hatte für ihn das Idealbild der deutschen Frau verkörpert, von ihr erwartete er sich Kinder. Für sie hatte er jenes herrliche Landhaus entworfen, das ihm Vorbild für die Städte eines idealen Familienlebens geworden war. Doch all dies war Wunsch, Traum, Illusion. Seit mehreren Monaten hatte er Stefanie nicht mehr gesehen. Immer seltener sprach er von ihr. Selbst damals, als ich überraschend zu meiner Assentierung nach Linz gefahren war, hatte er geschwiegen und mir nicht, wie ich erwartet hatte, den Auftrag gegeben, mich über Stefanie zu erkundigen. Was galt sie ihm noch? Hatte die erzwungene Trennung Adolf zur Einsicht gebracht, dass es am zweckmäßigsten war, Stefanie ganz zu vergessen? Wenn ich mich allmählich mit dieser Ansicht vertraut gemacht hatte, folgte garantiert bald danach ein geradezu eruptiver Gefühlsausbruch, durch den mir bewiesen wurde, dass er noch mit allen Fasern seines Herzens an Stefanie hing. Trotzdem war mir klar, dass Stefanie für Adolf immer mehr an Wirklichkeit verlor und sich zu einem reinen Idealbild verklärte. Er konnte ja nicht mehr auf die Landstraße eilen, um sich von der Gegenwart des geliebten Wesens zu überzeugen. Er erhielt keine Nachricht mehr über sie, seine Gefühle und Empfindungen für Stefanie verloren zusehends jeden realen Rückhalt. War dies also das Ende einer Liebe, die mit so großen Erwartungen begonnen hatte? Ja und nein. Es war insofern das Ende, als Adolf nicht mehr der schwärmerische Jüngling war, der in seiner für die Pubertätszeit so typischen Überschwänglichkeit geringste Hoffnungen mit maßloser Selbstüberschätzung auszugleichen vermochte. Und doch blieb mir andererseits gänzlich unbegreiflich, wie Adolf, nun ein junger Mann mit sehr konkreten Auffassungen und Zielen, trotzdem an dieser völlig hoffnungslos gewordenen Liebe festhielt, so sehr, dass diese Liebe zu Stefanie stark genug war, um ihn den Verlockungen der Großstadt gegenüber unempfindlich zu machen. Ich kannte die unerbittlich strengen Auffassungen meines Freundes über das Verhältnis von Mann und Frau. Oft habe ich mir darüber den Kopf zerbrochen, auf welchem Wege Adolf eigentlich zu dieser schroffen moralischen Haltung gekommen war. Seine Auffassungen über Liebe und Ehe waren gewiss nicht die seines Vaters. Die Mutter hatte ihren Sohn gewiss sehr geliebt, aber sie beeinflusste ihn in dieser Hinsicht wenig. Dies war auch nicht nötig, denn sie sah ja, dass sich Adolf hinsichtlich des Verkehrs mit Mädchen nichts vergab. Das Milieu, dem Adolf entstammte, war das allgemeine Milieu einer österreichischen Beamtenfamilie und eines bürgerlichen Haushaltes. Ich konnte mir daher Adolfs strenge Auffassungen, die ich bis zu einem gewissen Grad mit ihm teilte, aber doch nicht so verallgemeinern wollte wie er, nur aus seiner leidenschaftlichen Hinneigung zu sozialen und politischen Problemen erklären. Seine moralischen Auffassungen basierten nicht auf Erfahrungen, sondern auf verstandesmäßigen Erkenntnissen. Dazu kam, dass er in Stefanie, obwohl er jetzt einsah, dass sie ihm unerreichbar geworden war, noch immer das Ideal einer deutschen Frau sah, ein Bild, an das nichts von dem, was ihm in Wien begegnete, heranreichte. Ich habe es oft erlebt, wie er immer, wenn eine Frau ihm starken Eindruck machte, von Stefanie zu sprechen begann und Vergleiche zog, die jedes Mal zum Nachteil der betreffenden Person ausfielen. So unglaublich es klingen mag, die ferne Geliebte, die nicht einmal wusste, wie der junge Mann hieß, dessen Liebe sie hätte erwidern sollen, übte auf Adolf nach wie vor einen starken Einfluss aus, so dass er in seinem Verhältnis zu Stefanie nicht nur seine eigenen moralischen Auffassungen bestätigt fand, sondern auch seinen persönlichen Lebenswandel mit dem Ernst und der Konsequenz eines Mönches, der sein Leben Gott geweiht hat, danach einrichtete, in diesem Sündenbabel von Wien, in dem sogar das Dirnentum künstlerisch verklärt und gefeiert wurde, wahrhaftig ein Sonderfall. Tatsache ist, dass Adolf in jener Zeit einmal an Stefanie geschrieben hat. Es ist nicht mehr feststellbar, ob die Absendung dieses Briefes noch in die Zeit unseres gemeinsamen Wiener Aufenthaltes fällt oder schon früher erfolgte. Der Brief selbst ist verloren gegangen. Auf eigentümliche Weise habe ich davon erfahren. Dem mir bekannten Archivar Dr. Jetzinger, der an einer Biografie Adolf Hitlers arbeitet, erzählte ich von Adolfs Liebe zu Stefanie. Der Gelehrte machte die alte Dame, die als Witwe eines Obersten in Wien ihren Lebensabend verbringt, vor kurzem ausfindig, wurde von ihr empfangen und trug ihr seine merkwürdige Bitte vor, ihm von ihrer Jugendbekanntschaft mit einem blassen, jungen Studenten aus der Humboldtstraße zu erzählen, der dann nach Urfahr in die Blütengasse übergesiedelt wäre. Am Schmiedtoreck habe er regelmäßig in Begleitung seines Freundes auf sie gewartet. Die alte Dame erzählte daraufhin von Bällen, Wagenfahrten, Ausflügen und dergleichen, die sie mit jungen Leuten, meistens Offizieren, unternommen habe, doch an diesen sonderbaren Menschen konnte sie sich beim besten Willen nicht mehr erinnern, auch nicht, als sie zu ihrem großen Erstaunen dessen Namen erfuhr. Doch plötzlich zuckte eine Erinnerung in ihr auf. War da nicht einmal ein Brief an sie gekommen, in etwas verworrenem Stil geschrieben, in dem von einem feierlichen Gelöbnis die Rede war, ihr die Treue zu halten, und die Bitte ausgesprochen wurde, weitere Schritte des Briefschreibers erst dann wieder zu erwarten, wenn dieser seine Ausbildung als Künstler vollendet und sich eine Existenz gesichert hatte? Der Brief war nicht unterschrieben, aber aus der Formulierung lässt sich zweifellos schließen, dass Adolf der Absender war. Dies war alles, was die alte Dame zu sagen wusste. In jenen Stunden, da die Gedanken an die Geliebte in ihm übermächtig wurden, sprach er jetzt nicht mehr direkt von Stefanie, sondern stürzte sich mit großem Gefühlsaufwand in Erörterungen über die staatliche Förderung der Frühehe, über die Möglichkeit, berufstätigen Mädchen vermittels Darlehen eine Aussteuer zu finanzieren und jungen, kinderreichen Familien zu Haus und Garten zu verhelfen. Ich weiß noch, dass wir damals in einem ganz speziellen Punkt heftig aneinander gerieten. Adolf schlug die Errichtung staatlicher Möbelfabriken vor, um jungen Eheleuten zu einer billigen Wohnungseinrichtung zu verhelfen. Ich wandte mich entschieden gegen diese Idee, Möbel serienmäßig zu erzeugen. Von Möbeln verstand ich schließlich etwas. Aber solche Möbel mussten gute, gediegene Handwerksarbeit sein, nicht Konfektion. Wir stellten Kalkulationen darüber auf und sparten auf anderen Gebieten Geld ein, um jedem jungen Ehepaar Möbel nach persönlichem Geschmack ins Haus stellen zu können, schöne, gediegene Möbel, stoffbezogene Stühle und geschmackvolle Kanapés, an denen man ersehen konnte, dass es im Lande auch noch Tapezierermeister gab, die ihr Handwerk verstanden. Wie sich vieles, was mir Adolf damals in langen nächtlichen Gesprächen vortrug, in der Erinnerung auf ein bestimmtes Wort konzentriert hat, das für die Auffassung meines Freundes besonders typisch war, so steht über diesen mit glühenden Herzen geführten Diskussionen das seltsame Wort »die Flamme des Lebens«. Immer wieder, wenn Fragen der Liebe, der Ehe, geschlechtliche Probleme berührt wurden, tauchte diese beschwörende Formel auf. »Die Flamme des Lebens«, rein und unversehrt zu erhalten, wird die wichtigste Aufgabe jenes idealen Staates sein, mit dem sich mein Freund in einsamen Stunden beschäftigte. Bei meiner angeborenen Vorliebe für konkrete Festlegungen war mir nicht ganz klar, was Adolf unter dieser Flamme des Lebens verstand. Das Wort wechselte mitunter seine Bedeutung. Aber ich glaube, dass ich Adolf schließlich doch richtig verstand. Die Flamme des Lebens war das Symbol der hehren Liebe, die zwischen Menschen erwacht, die sich Körper und Geist rein erhalten haben und einer Vereinigung würdig sind, aus der dem Volke eine gesunde Nachkommenschaft erwächst. Solche eindringlich vorgebrachten und ständig wiederholten Parolen, Adolf besaß eine sorgfältig aufgebaute Auswahl solcher Ausdrücke, hatte auf mich eine ganz eigentümliche Wirkung. Wenn ich diese feierlich proklamierten Worte, die mir etwas pathetisch vorkamen, das erste Mal hörte, lächelte ich insgeheim über die hochtrabende Formulierung, die zur Bedeutungslosigkeit unseres Daseins in so offensichtlichem Gegensatz stand. Trotzdem aber blieb das Wort im Gedächtnis haften. Wie sich eine Distel mit 100 Widerhaken am Ärmel des Rockes festkrallt, so krallte sich dieses Wort ein. Es war einfach nicht mehr wegzubringen. Kam ich dann in irgendeine Situation, die einen vielleicht nur ganz fernliegenden Bezug auf dieses Thema hatte? Ein Mädchen begegnete mir, als ich allein durch die Mariahilfer Straße ging. Eine hübsche junge Dame, so kam es mir vor, etwas leichtfertig vielleicht, denn sie drehte sich ziemlich auffallend nach mir um. Jetzt war ich mir jedenfalls sicher, dass ihre Aufmerksamkeit mir allein galt. Sie musste sogar sehr leichtfertig sein, denn sie winkte mir einladend zu. Aber da stand nun plötzlich dieses Wort vor mir, Flamme des Lebens. Eine einzige unbedachte Stunde, und diese heilige Flamme ist für dein ganzes Leben erloschen. Hatte ich mich auch über diese moralischen Formulierungen geärgert, in solchen Augenblicken funktionierten sie doch. Dabei hing das eine Wort mit dem anderen zusammen. Mit dem Sturm der Revolution begann es und setzte sich dann über die zahlreichen politischen und sozialen Wortprägungen bis zum Heiligen Reich aller Deutschen fort. Vielleicht hatte Adolf einen Teil dieser Parolen in Büchern gefunden. Von anderen weiß ich, dass er sie selbst geprägt hat. Allmählich fügten sich diese einzelnen Festlegungen zu einem nahezu geschlossenen System zusammen. Nachdem nichts geschehen konnte, was Adolf nicht interessiert hätte, wurde auch jede Zeiterscheinung daraufhin geprüft, wie sie sich in seinen politischen Ideenkreis einfügen ließe. Mitunter machte mein Gedächtnis tolle Sprünge. So steht neben der unnahbar heiligen Flamme des Lebens sogleich der Pfuhl der Laster, obwohl dieser Ausdruck in der Begriffswelt meines Freundes an unterster Stelle rangierte. Im Idealstaat gab es begreiflicherweise überhaupt keinen Pfuhl der Laster mehr. Mit diesem Worte umschrieb Adolf nämlich die damals in Wien herrschende Prostitution. Als typische Erscheinung jener Jahre des allgemeinen moralischen Verfalls trat sie uns in den verschiedensten Formen entgegen. In den eleganten Straßen der Innenstadt, als die aus sexueller Verkrampfung entspringende Reaktion der führenden gesellschaftlichen Kreise auf die innere Haltlosigkeit des Lebens. In den Elendsvierteln der Vorstädte in der abstoßenden, widerlichen Gestalt öffentlicher Zudringlichkeit. Adolf war über diese Erscheinungen maßlos empört. Die Schuld an der allgemein um sich greifenden Prostitution maß er aber nicht den unmittelbar Beteiligten zu, sondern denen, die für die herrschenden politischen und wirtschaftlichen Zustände verantwortlich waren. Ein Schandmal der Zeit nannte er dieses Dirnentum. Immer von neuem griff er das Problem auf und suchte nach Lösungen, die in Zukunft jede Form käuflicher Liebe unmöglich machen sollten. Ein Abend, den ich nicht mehr vergessen habe, wir waren bei einer Aufführung von Wedekinds Frühlingserwachen gewesen, hatten uns sogar ausnahmsweise auch den letzten Akt angesehen, das damit unvermeidlich gewordene Sperrsechser lag schon im Hosensack bereit, so schlenderten wir über den Ring heimwärts und bogen in die Siebensterngasse ein. Da hängte sich Adolf in meinen Arm und sagte unvermittelt, »Komm, Gustl, einmal müssen wir uns doch den Pfuhl der Laster ansehen.« Ich weiß nicht, was ihn dazu bewogen hatte. Aber er bog schon in die schmale, sehr schlecht beleuchtete Spittelberggasse ein. Da waren wir also. Wir schritten an den niederen, einstöckigen Häusern vorbei. Die Fenster, die zu ebener Erde lagen, waren beleuchtet, so dass man unmittelbar von der Straße aus in das anschließende Zimmer blicken konnte. Hinter den Fensterscheiben, zum Teil an den geöffneten Fenstern, saßen die Mädchen, manche noch auffallend jung, andere früh gealtert und verblüht. Nur leicht und nachlässig gekleidet saßen sie da, schminkten sich gerade, kämmten sich das Haar oder betrachteten sich im Spiegel, ohne jedoch die auf der Straße vorbei promenierenden Männer aus den Augen zu lassen. Da und dort blieb ein Mann stehen, beugte sich an das Fenster, um das betreffende Mädchen zu betrachten. Dann entspann sich ein hastig geflüstertes Gespräch. Als Zeichen, dass das Geschäft perfekt war, wurde dann das Licht abgedreht. Ich erinnere mich noch, welchen Eindruck gerade diese Gepflogenheit auf mich machte, denn man konnte damit an den verlöschenden Fenstern die jeweilige Frequenz ablesen. Auch galt unter den Männern die Sitte, grundsätzlich vor verdunkelten Zimmern nicht stehen zu bleiben. Wir blieben allerdings auch vor den beleuchteten Fenstern nicht stehen, sondern bummelten bis zur Burggasse hinunter. Dort aber schwenkte Adolf herum und wir gingen nochmals dem Pfuhl des Lasters entlang. Ich fand zwar, das einfache Experiment würde genügen, aber schon zog mich Adolf wieder zu den hellen Fenstern hin. Vielleicht war auch diesem Mädchen das Besondere an Adolf aufgefallen, vielleicht hatten sie entdeckt, dass es sich hier um Männer mit moralischen Hemmungen handelte, wie solche mitunter noch von frommen Lande in die unheilige Stadt hereinkamen. Jedenfalls sahen sie sich bemüßigt, ihre Anstrengungen zu verdoppeln. Ich erinnere mich, wie sich eines dieser Mädchen, gerade als wir am Fenster vorbeizogen, veranlasst sah, das Hemd auszuziehen bzw. zu wechseln. Ein anderes Mädchen machte sich an den Strümpfen zu schaffen und zeigte die nackten Beine. Ich war ehrlich froh, als das aufregende Spießrutenlaufen vorüber war und wir endlich die Westbahnstraße erreicht hatten, schwieg aber, während sich Adolf über die Verführungskünste der Dirnen erboste. Daheim begann Adolf über die gewonnenen Eindrücke einen Vortrag zu halten, so sachlich und kühl, als ginge es um seine Stellungnahme zur Bekämpfung der Tuberkulose oder um die Frage der Feuerbestattung. Ich staunte, wie er ohne jede innere Erregung darüber sprechen konnte. Nun habe er die Gepflogenheiten auf dem Markte der käuflichen Liebe kennengelernt, womit der Zweck seines Besuches erfüllt sei. Der Ausgangspunkt liege darin, dass der Mann sein Bedürfnis zur geschlechtlichen Befriedigung in sich trage, während das betreffende Mädchen lediglich an Erwerb denke, vielleicht um die Existenz eines Mannes zu sichern, den sie wirklich liebe. Vorausgesetzt, dass dieses Mädchen überhaupt noch zu Liebe fähig sei. Praktisch wäre bei diesen armen Geschöpfen die Flamme des Lebens längst erloschen. Eine andere Episode möchte ich noch erzählen. An der Ecke Maria-Hilfer-Straße-Neubaugasse sprach uns eines Abends ein gut gekleideter, sehr bürgerlich aussehender Mann an und fragte nach unseren Lebensverhältnissen. Als wir ihm erzählten, dass wir Studenten seien, mein Freund studiert Musik, erklärte Adolf, ich Architektur, lud er uns in das Hotel Kummer zum Abendessen ein. Er ließ uns auftragen, was wir wünschten. Endlich konnte sich Adolf einmal an Mehlspeisen und Torten gründlich satt essen. Dabei erzählte er, dass er ein Fabrikant aus Vöcklabruck wäre, Frauenbekanntschaften ablehne, da sie doch nur auf Gelderwerb ausgerichtet seien. Mir gefiel besonders, was er von der Hausmusik erzählte, für die er sehr empfänglich sei. Wir bedankten uns und er begleitete uns sogar noch auf die Straße, dann gingen wir heim. Auf unserer Bude fragte mich Adolf, wie mir dieser Herr gefallen habe. Ausnehmend gut, antwortete ich, ein sehr kultivierter Mann mit ausgeprägten künstlerischen Neigungen. Und sonst? Fragte Adolf mit einem für mich rätselhaften Ausdruck im Gesicht. Was soll sonst noch sein? Fragte ich erstaunt. Nachdem du anscheinend nicht begreifst, Gustl, worum es sich in diesem Fall handelt, schau dir diese kleine Karte an. Welche Karte? Tatsächlich hatte dieser Mann Adolf, ohne dass ich es bemerkt hatte, eine Visitenkarte zugesteckt, auf der eine Einladung vermerkt stand, ihn im Hotel Kummer zu besuchen. Es handelt sich um einen Homosexuellen, erklärte Adolf sachlich. Ich erschrak. Ich hatte bisher noch nicht einmal das Wort gehört, geschweige denn, dass ich mir darunter etwas Bestimmtes vorstellen konnte. So klärte Adolf mich denn über diese Erscheinung auf. Natürlich war auch daraus schon längst für ihn ein Problem geworden, dass er ebenso als eine widernatürliche Erscheinung mit allen Mitteln bekämpft sehen wollte, wie er sich persönlich solche Menschen mit geradezu ängstlicher Gewissenhaftigkeit vom Leibe hielt. Die Visitenkarte des famosen Fabrikanten verschwand in unserem Kanonenofen. Es erschien mir selbstverständlich, dass sich Adolf mit Ekel und Abscheu gegen diese und andere sexuellen Abirrungen der Großstadt wandte, dass er auch die unter Jugendlichen häufige Selbstbefriedigung ablehnte und sich auch in allen geschlechtlichen Dingen jenen strengen Lebensregeln unterwarf, die er sich selbst und einem künftigen Staat vorschrieb. Aber warum suchte er nicht gesellschaftlichen Anschluss zu gewinnen und trotz seiner unerbittlich harten Grundsätze in einer ernsten, geistvollen, sozial und politisch aufgeschlossenen Umgebung neue Anregungen zu gewinnen und aus seiner Vereinsamung herauszukommen? Warum blieb er immer ein Einzelgänger, der Einsame, der jeden Umgang mit Menschen mied, da er doch mit leidenschaftlichem Herzen an allem menschlichen Geschehen Anteil nahm? Wie leicht wäre es ihm bei seinen so deutlich ausgeprägten Anlagen möglich gewesen, sich in gesellschaftlichen Kreisen Wiens, die sich von der allgemeinen Dekadenz freihielten, eine Position zu erwerben, von der aus er nicht nur neue Einblicke und Aufschlüsse gewinnen, sondern auch seinem einsamen Leben eine andere Richtung geben konnte. Es gab doch in Wien noch mehr grundanständige Menschen als andere, nur kamen sie nicht deutlich genug zur Geltung. Er hatte keinen Anlass, sich aus moralischen Gründen von den Menschen zu distanzieren. Tatsächlich lag ihm da jede Überlegenheit fern. Es war vielmehr seine Armut und die damit verbundene Empfindsamkeit, die ihn einsam leben ließ. Außerdem glaubte er, sich etwas zu vergeben, wenn er sich auf irgendwelche gesellschaftlichen Unterhaltungen und Zerstreuungen einließ. Für einen oberflächlichen Flirt oder ein nur auf geschlechtliche Befriedigung gerichtetes Verhältnis zu einem Mädchen war er sich viel zu gut. Er hätte übrigens auch bei mir niemals eine solche Liebelei geduldet. Jeder Schritt in dieser Richtung hätte unweigerlich das Ende unserer Freundschaft bedeutet, weil Adolf, abgesehen von der Verwerflichkeit, die er in solchen Verhalten sah, es niemals ertragen hätte, dass ich neben der Freundschaft zu ihm noch für andere Menschen Interessen hatte. Nach wie vor galt für ihn in dieser Hinsicht absolute Ausschließlichkeit. Trotzdem ich wusste, wie sehr Adolf gesellschaftliche Veranstaltungen ablehnte, unternahm ich eines Tages doch einen in diese Richtung zielenden Versuch. Die Gelegenheit, die sich dazu bot, erschien mir überaus günstig. In das Sekretariat des Konservatoriums kamen gelegentlich Musikenthusiasten, die für einen Kammermusikabend in ihrem Hause Musikstudenten als Mitwirkende suchten. Diese Teilnahme bot nicht nur einen sehr erwünschten Nebenverdienst, man erhielt gewöhnlich ein Honorar von 5 Kronen, außerdem ein frugales Abendessen, sondern brachte auch etwas gesellschaftlichen Glanz in mein armseliges Studentendasein. Als tüchtiger Bratschist war ich sehr gesucht. So fand ich auch in der Familie eines wohlhabenden Fabrikanten in der Heiligenstädter Straße, Dr. Jahoda, Eingang. Es handelte sich um einen Kreis von Menschen mit großem Kunstverständnis und sehr kultiviertem Geschmack, eine wirklich geistvolle Geselligkeit, wie sie in dieser Art nur auf dem Boden Wiens gedieh und seit jeher das künstlerische Leben der Stadt befruchtet hatte. Bei Gelegenheit erzählte ich auch am Tische von meinem Freunde und wurde aufgefordert, ihn das nächste Mal mitzubringen. Dies hatte ich erreichen wollen. Nun war ich sehr glücklich darüber. Adolf ging auch tatsächlich mit. Es gefiel ihm auch ausnehmend gut. Insbesondere imponierte ihm die Bibliothek, die sich Dr. Jahoda eingerichtet hatte und die für Adolf einen wesentlichen Maßstab zur Beurteilung der hier versammelten Menschen bedeutete. Weniger behagte es ihm, dass er den ganzen Abend über nur ein unbeteiligter Zuhörer bleiben musste, obwohl er sich ja selbst diese Rolle auferlegt hatte. Auf dem Heimweg erklärte er mir, dass er sich bei diesen Leuten ganz wohl gefühlt habe, aber da er nicht Musiker wäre, hätte er nicht in die Debatte eingreifen können. Trotzdem besuchte er mit mir auch noch die Hausmusikabende bei den Familien Graf und Grieser, wobei ihn lediglich seine mangelhafte Kleidung störte. Inmitten der verderbten Stadt Wien umgab sich mein Freund mit einem Wall sicherer, unerschütterlicher Grundsätze, die es ihm möglich machten, sich sein Leben unabhängig von der bedrohlichen Umwelt in völliger innerer Freiheit aufzubauen. Er fürchtete, wie er mir oftmals sagte, die Infektion. Heute weiß ich, dass er damit nicht nur die geschlechtliche, sondern eine viel allgemeinere Infektion meinte, nämlich die Gefahr, an den herrschenden Zuständen mitbeteiligt und am Ende in den Wirbel der Verderbnis hineingezogen zu werden. Begreiflich, dass ihn niemand verstand, dass man ihn für einen Sonderling hielt, dass die wenigen, denen er begegnete, ihn als anmaßend und überheblich bezeichneten. Er aber ging seinen Weg weiter, unberührt von dem Geschehen der Menschen, freilich auch unberührt von einer wahrhaft großen, mitreißenden Liebe. Er blieb ein Einsamer und hütete, seltsamer Widerspruch, in strenger mönchischer Askese die heilige Flamme des Lebens.